Yeah, Bushido, das Original. Kohle im Safe wie ein Hollywood-Star. Worst case Szenario ist, eure Mütter bekommen es Doggy Anal. Yeah, fick Deutsch-Rapper. Musikpreise stapeln wie Lloyd Webber. Ein Anruf von mir und sie knipsen ein Licht aus wie Vollstrecker. Yeah, yeah, 1001 Plagiate da draußen. Foto, Foto auf der Straße beim Laufen. Hunderte Fotzen am Tag machen Augen. Na klar kann man da eine Schafe gebrauchen. Herzen aus Stein wie die Narcos-Killer. Anna Maria in Pablos Villa. Ich jage deinen Arsch mit ein paar Gorilla. Einmal quer durch die Stadt wie Chicago River. Sie sehen mich und sehen nur den Teufel. Also nehme ich die Seelen der Leute, stopfe den Fotzen die Mäuler und gehe, weil ich nie was im Leben bereute. Häng mit den Stars und Proleten am Catering, voller Hass, weil ich einfach ein Hater bin. Ein Leben wie Serien, Stranger Things, Bushidos B kennt jedes Kind. Das ist wie dein Leben lang warten auf einen Moment. Jetzt wird die Spreu vom Weizen getrennt und dann die Beute geteilt mit der Gang. Seit 2001 verbreite ich mein Slang her, jederzeit eine Schafe dabei. Wie die scheiß Kriminalpolizei. Und ich bleib Rap Mastermind, denn ich hab Kapi gesigned. Yeah, yeah.